Erster ein böser Mann namens Seba war dort. Er blies die Posaune. Er sagte, wir gehören nicht zu David. Geht nach Hause, Israel. Zweiter, alle Israeliten verließen David und folgten Seba. Aber die Männer aus Juda blieben bei ihrem König. Sie gingen mit ihm nach Jerusalem. Dritter, David kam in seinen Palast in Jerusalem. Er nahm seine 10 Frauen und brachte sie in ein Haus. Er gab ihnen Essen, aber er schlief nicht mit ihnen. Vierter, der König sagte zu Amasa, rufe die Männer von Juda in 3 Tagen zusammen. Komm dann wieder hierher. Fünfter, Amasa ging los, um die Männer zu rufen. Aber er brauchte länger als die Zeit, die David ihm gab. Sechster, David sagte zu Job, Seba wird uns mehr schaden als Absalom. Nimm meine Soldaten und jage ihn. Er soll keine festen Städte finden. Siebter, Job und Abisai zogen mit ihren Soldaten aus Jerusalem aus. Sie wollten Seba fangen. Achter, sie waren bei einem großen Stein in Gibeon. Amasa kam ihnen entgegen. Job trug ein Schwert an seinem Gürtel. Das Schwert fiel auf den Boden. Neunter, Job fragte Amasa, geht es dir gut, mein Bruder? Er nahm Amasa am Bart, um ihn zu küssen. Zehnter, Amasa sah das Schwert in Joabs Hand nicht. Job stach Amasa in den Bauch. Amasa starb sofort. Job und Abisai jagten Seba weiter. Elfter, ein Soldat von Job blieb bei Amasa stehen. Er rief, wer Job und David liebt, soll Job folgen. Zwölfter, Amasa lag voller Blut auf dem Weg. Alle Leute blieben stehen und schauten. Da legte der Soldat Amasa auf ein Feld. Er deckte ihn mit einem Mantel zu. Dreizehnter, Amasa war nicht mehr auf dem Weg. Jetzt folgten alle Männer Job. Sie wollten Seba fangen. Vierzehnter, Seba ging durch ganz Israel bis nach Abel-Bethmacher. Alle seine Verwandten kamen zu ihm in die Stadt. Fünfzehnter, Job und seine Männer kamen zur Stadt. Sie bauten einen Wall gegen die Mauer. Sie wollten die Mauer kaputt machen. Sechzehnter, eine kluge Frau rief aus der Stadt, hört zu. Sagt Job, er soll hierher kommen. Ich will mit ihm sprechen. Siebzehnter, Job kam zu ihr. Die Frau fragte, bist du Job? Er antwortete, ja. Sie sagte, höre mir zu. Er sagte, ich höre. Achtzehnter, sie sagte, früher sagte man, fragt in der Stadt Abel nach. So löste man Probleme. Neunzehnter, wir sind friedlich und treu in Israel. Du willst eine wichtige Stadt zerstören. Warum willst du das Land Gottes kaputt machen? Zwanzigster, Job antwortete, das will ich nicht. Ich will nichts zerstören. 21. Ein Mann namens Seba kämpft gegen König David. Gebt mir nur diesen Mann. Dann lasse ich die Stadt in Ruhe. Die Frau sagte, wir werfen seinen Kopf über die Mauer. 22. Die Frau sprach klug mit den Leuten. Sie schnitten Seba den Kopf ab. Sie warfen den Kopf zu Job. Job blies die Posaune und alle gingen nach Hause. 23. Job war der Chef über das ganze Heer. Benaja war der Chef über die Leibwache. 24. Adoniram war Chef über die Arbeiter. Josaphat schrieb die wichtigen Dinge auf. 25. Shea war der Schreiber. Zadok und Abjatar waren Priester. 26. Auch Ira war ein Priester für David.